And we're going to complete this 13-part series on discipleship today. Wir werden heute diese 13-teilige Serie über Jüngerschaft abschließen. And I trust that a lot of it has sank in. Und ich vertraue darauf, dass sehr viel davon einfach auch tief eingesunken ist. That we would be more aware of the process of becoming like Christ. Dass wir uns da bewusster geworden sind über diesen Prozess, der einfach stattfindet, damit wir Christus gleichgestaltet werden. That he's the one who does it. Und dass er derjenige ist, der das tut. He works in us, er wirkt in uns, both to will and to do of his good pleasure. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last week we talked about the eighth habit. Letzte Woche haben wir über die achte Gewohnheit gesprochen. And this comes from 2 Peter chapter 1. Und das stammt vom 2. Petrus Kapitel 1. And the word that was added was the word Philadelphia. Und das Wort, was wir letzte Woche hinzugefügt haben, war Philadelphia. Love for the brethren. Die Liebe für die Geschwister. And just a quick review, the first habit was receiving. Um kurz zu wiederholen, die erste Gewohnheit war zu empfangen. Making time to listen to God. Dass wir uns Zeit nehmen, Gott zuzuhören. Second habit was confessing. Zweite Gewohnheit war bekennen. The habit of speaking forth God's word. Die Gewohnheit, Gottes Wort vor auszusprechen. Sorry. The third habit was doing. Dritte ist das Tun. Obeying the voice of the Spirit. Der Stimme des Geistes zu gehorchen. The fourth habit is learning. Dritte Gewohnheit ist das Lernen. Vierte. Getting in the habit of getting help. Dass wir uns die Gewohnheit zulegen, Hilfe anzunehmen. Five, discerning. Punkt 5, Unterscheidungsvermögen. Getting in the habit of saying no. Die Gewohnheit zu haben, auch Nein zu sagen. To things that distract me from God's will. Gegenüber Dingen, die mich von Gottes Willen ablegen. Number 6, ablenken. Persevering. Durchzuhalten, auszuharren. The habit of enduring hardship. Die Gewohnheit, auch unter schweren Verhältnissen auszuharren. By living with the end in mind. Und ich lebe darin mit dem Ziel im Sinn. Number 7, godliness. Gottseligkeit. The habit of celebrating God. Die Gewohnheit, Gott zu feiern. By honoring the Sabbath. Indem ich den Sabbat ehre. Habit number 8, loving the brethren. Gewohnheit Nummer 8, dass ich die Geschwister liebe. The habit of connecting beneath the surface. Die Gewohnheit, auch wirklich unter der Oberfläche eine Verbindung einzugehen. So that we have authentic relationships. Auch dass wir authentische Beziehungen pflegen können. And habit number 9, the word agape. Gewohnheit Nummer 9, das Wort Agape. This habit this morning is reaching beyond our borders. Und diese Gewohnheit bedeutet heute früh einfach, jenseits unserer Grenzen hinauszureichen. Now, every habit always proposed a problem. Aber jede Gewohnheit ist auch verbunden mit einem Problem. You can receive, du kannst etwas empfangen. But what are you speaking? Aber was willst du aussprechen? What's the sense of receiving but speaking and complaining all day long and being unthankful? Was macht das für einen Sinn, wenn ich da empfange, aber trotzdem mich den ganzen Tag beklage? Being a hearer of the word but not a doer. Wenn ich ein Hörer des Wortes bin, aber kein Täter. Being a doer but not knowing how to do it. Ein Täter des Wortes, aber ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll, oder wie ich es tun soll. Because we're too proud or ignorant to get help. Weil ich zu stolz bin oder vielleicht auch ignorant, mir einfach Hilfe zu holen. And then running like crazy. Und dann laufe ich herum wie verrückt, to do everything, um alles irgendwie zu machen, instead of praying about what God's will is. Anstatt dass ich bete, was ja Gottes Wille ist. Finally finding God's will, schließlich finde ich Gottes Willen, but then being frustrated by all of the difficulties. Dann werde ich aber frustriert von all den Schwierigkeiten, die sich mir entgegenstellen. Every habit proposed a problem. Also jeder Gewohnheit, mit der geht auch ein Problem einher. After persevering, nachdem ich da ausgeharrt habe, we really need to honor the Sabbath. Muss ich wirklich den Sabbat ehren. Celebrate God for all he's done. Feiere Gott für all das, was er getan hat. And the Sabbath spoke of the big picture. Der Sabbat spricht von diesem großen Bild. Where we would all meet together and celebrate God on the Lord's day. Wo wir uns alle zusammen versammeln und einfach den Herrn ehren und seinen Tag feiern. And that proposed a problem. Und auch das hat ein Problem. Because seeing the big picture, we lose the sight of the little picture. Und wenn wir dieses große Bild haben, verlieren wir den Blick auf das kleine Bild. Where there's celebration in the big picture, wo es da Feier gibt im großen Bild. But restoration and transformation happens in the little picture. Aber die Wiederherstellung und die Verwandlung, die geschieht doch im kleinen Bild. Where we meet in homes and we get beneath the surface. Wo wir uns treffen in Hauskreisen und wo wir dann einfach auch unter die Oberfläche and gehen. And we establish authentic relationships. Und da authentische Beziehungen auch begründen. In Christ. In Christus. Not authentic relationships in the flesh. Nicht authentische Beziehungen im Fleisch. Well, I really got to share my heart. Also jetzt muss ich wirklich mein Herz weitergeben. I don't believe. Ich glaube nicht. And I don't trust God and I don't care about God and also I just want to live my life. Ich möchte mein Leben einfach so leben, wie ich will. That's fine. Okay, gut. That's schön. Authentic. Das ist ja authentisch. But that's not what we can build a relationship on. Aber darauf können wir keine Beziehung bauen. You can be authentic like that in the world. Du kannst so authentisch sein in der Welt. But we're talking about who you really are in Christ. Aber wir sprechen darüber, wer du wirklich bist in Christus. And we should speak the truth to one another in love. Wir sollten einander die Liebe, also die Wahrheit zusprechen. And say that's not you. Das bist du nicht wirklich. Husbands should say that to their wives. That's not you. Die Ehemänner sollten das zu ihren Frauen sagen. Das bist du doch wives gar nicht. Should say that to their husbands. Und die Frauen sollten das zu ihren Männern sagen. What are you speaking? That's not you. Was sprichst du da aus? Das bist du doch gar nicht. That's not your heart. That's not who you are in Christ. Das ist nicht wirklich dein Herz. Das ist nicht, wer du bist in Christus. I'm being real. Also ich bin doch jetzt ganz you're echt. Being real without God. Du bist da echt, aber ohne Gott. Authentic relationships are being real in God. Authentische Beziehungen sind nur dann echt, wenn sie in Gott echt sind. In faith. Im Glauben. In our confession. In unserem Bekenntnis. And suddenly we have a community that's authentic. Und plötzlich haben wir diese Gemeinschaft, die ganz authentisch ist. It's based on grace and truth. Die Grundlage ist Gnade und Wahrheit. There's no sentimentality. Es gibt keine Sentimentalität darin. And there's no accusation. Aber auch keine Anklagen. For some people grace means sentimentality. Für einige Leute bedeutet Gnade Sentimentalität. For some people truth means accusation. Für einige Leute bedeutet Wahrheit Anklagen. And they're both a lie. Und beides sind Lügen. Authentic relationships happen within the framework of grace and truth. Authentische Beziehungen, die finden statt in diesem Rahmenwerk von Gnade und Wahrheit. Where we speak the truth to one another in love. Wo wir die Wahrheit aussprechen miteinander in Liebe. And if we fail, und wenn wir versagen, we ask forgiveness. Bitten wir um Vergebung. And then we go on. Und dann machen weiter. Now what's the problem that happens now? Aber wo liegt denn jetzt das Problem? And this is our last habit. Und das ist unsere letzte Gewohnheit. We begin to establish deep relationships with one another. Wir fangen an, tiefgehende Beziehungen miteinander zu begründen. And church life becomes slowly the center of my life. Und plötzlich wird das Gemeindeleben zum Mittelpunkt meines Lebens. In a very practical way. In einer ganz praktischen Art und Jesus Weise. Jesus is the center. Jesus ist der Mittelpunkt. But in a practical way, everything starts to slowly revolve around the people I know in the church. Aber jetzt in der praktischen Sicht gesehen. Mein Leben, das dreht sich jetzt um die Leute, die ich durch die Gemeinde my kenne. Closest friends are in the church. Meine engsten Freunde sind in the der Gemeinde. People I work and serve, they're in the church. Leute, unter denen ich vielleicht arbeite und denen ich diene, my sind in der Gemeinde. Are realized in the church. Meine Gaben, ich erkenne sie in der Gemeinde. What is the danger we face now? Wo liegt jetzt die Gefahr? That we become exclusive. Dass wir irgendwie so ein bisschen exklusiv werden. That we just love each other so much. Dass wir einander so sehr lieben. Let's not rock the boat. Na, lass uns doch das Boot da nicht just, zum Schaukeln bringen. When we were 50 people, someone said to me, it's just perfect like this. Als wir 50 Leute waren, sagte jemand zu mir, so ist gut, so ist gut. Why do you speak of reaching people? It's just nice. Warum redest du davon, dass wir jetzt noch irgendwelche Leute erreichen sollten? Das ist doch gerade schön so. Yeah, for you. Für dich, ja. Because you're one of the 50. Weil du einer von den 50 bist. What about the 2 million people out here who don't know Christ? Was mit den 2 Millionen Leuten hier in der Gegend, die Jesus nicht kennen? Who wake up every morning, as it says in Ephesians 2. Die jeden Morgen aufwachen, wie es in Epheser 2 heißt. Without Christ. Ohne Christus. And living without hope in this world. Und sie leben ohne Hoffnung in dieser Welt. Our last habit. Unsere letzte Gewohnheit. That we must develop. Die wir entwickeln müssen. Is that we reach beyond our borders. Dass wir uns hinausstrecken, und zwar jenseits unserer Grenzen. We have to. It has to become a habit. Wir müssen das machen. Es muss zur Gewohnheit we werden. Have to be thinking beyond our comfort zone. Wir müssen da jenseits des Bereiches denken, der für uns irgendwie angenehm und bequem ist. We have to think of people just outside our church. Wir müssen an Leute denken, die vielleicht direkt außerhalb unserer Gemeinde these sich people befinden. Right here in the neighborhood. Die Leute in der Nachbarschaft. These people that you work with. Die Leute, mit denen du arbeitest. People that you live next to. Leute, die unsere direkten Nachbarn sind. As Jesus said in Acts chapter 1 verse 8. Wie Jesus sagte in der Apostelgeschichte 1 Vers 8. You will be my witnesses in Jerusalem. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Judea. Samaria. And the uttermost parts. Bis an die Enden der Welt. We need to look beyond the borders, beyond the walls of this building. Wir müssen jenseits unsere Grenzen schauen, jenseits dieser Mauern dieses Gebäudes. To Vienna. Hineinschauen in Wien. To Austria. Wir müssen hineinschauen in Österreich. To Europe. Nach Europa. And to this whole world. Und schauen in die ganze Welt. We need to get into the habit of embracing a dying world. Wir müssen diese Gewohnheit annehmen, dass wir eine sterbende Welt umarmen. Because if we don't, denn wenn wir das nicht tun, we will die. Werden wir sterben. Two things will destroy us. Zwei Dinge werden uns zerstören. Number one, what we heard last week. Das haben wir letzte Woche gehört. At least two things. Zumindest zwei Dinge. Unauthentic relationships. Beziehungen, die nicht authentisch gelebt werden. That means we stay on the surface with each other. Das bedeutet, wir bleiben nur auf der Oberfläche im Umgang miteinander. And number two, und Punkt zwei, we stay exclusive. Wir bleiben irgendwie ein exklusiver Club. We don't rejoice when new people come. Wir freuen uns nicht, wenn neue Leute kommen. New people are a threat. Neue Leute sind für uns eine Bedrohung. We're not inviting new people into our small groups. Wir laden nicht neue Leute in unsere Kleingruppen ein. We're not embracing. Wir umarmen die Leute nicht. Now, Revelation chapter 3. Offenbarung Kapitel 3. Vers 7. And to the angel of the church in Philadelphia write. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. The word is very prophetic. Und das Wort ist sehr prophetisch. And we can just believe that this church was what their name was. Und wir können wirklich sagen, dass diese Gemeinde auch das war, was ihr prophetischer Name aussagte. Or that God is speaking to Philadelphia type churches prophetically. Oder was Gott zu Gemeinden spricht, die prophetisch dem Typus der Philadelphia-Gemeinde entsprechen. Philadelphia churches are churches with authentic relationships. Philadelphia-Gemeinden sind Gemeinden mit authentischen Beziehungen. They have deep love for the brethren. Sie haben eine wirklich tiefgehende Liebe für die Geschwister. Why? Warum? Because they know what God has done in their life. Denn sie wissen ja, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. They know that they are a child of God. Sie wissen, dass sie Kinder Gottes sind. And they love the children of God. Und sie lieben die anderen Kinder Gottes. Now watch what he says. Schaut mal, was er da sagt. He who is holy, who is true. Dies sagt der Wahrhaftige, der Heilige. Now I just want to read this, what I found. I'll just read this and I'll come back. Okay, let's keep going. He who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens, says this. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen, und schließt und niemand wird öffnen. I know your deeds. Ich kenne deine Werke. Behold, siehe, I have put before you an open door. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Now from the seven churches, this is the only church that he does this. Und von diesen sieben Gemeinden ist das die einzige Gemeinde, für die er das tut. It's the only church he didn't find fault with. Es ist die einzige Gemeinde, an der er keinen Makel findet. Along with the church of Smyrna. Und genauso war es auch mit der Gemeinde von Smyrna. The suffering church. Das war die leidende Gemeinde. But this is the most commended church of all of them. Aber die Philadelphia-Gemeinde ist die Gemeinde, die er am meisten empfiehlt. It was the church of authentic relationships. Es war die Gemeinde der authentischen Beziehungen. That only happens in small groups. Und dies geschieht ja nur in den Kleingruppen. I know your deeds. Ich kenne deine Taten. Behold, I have put before you an open door. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. This to the other churches. Er sagt das den anderen Gemeinden nicht. Which no one can shut because you have little power. Die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. And have kept my word. Und hast mein Wort bewahrt. And have not denied my name. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Now, one writer says this. Ein Autor sagt dies. As most people know, Philadelphia means love of the brethren. Wie die meisten Leute wissen, bedeutet Philadelphia Liebe für die Geschwister. Certainly, brotherly love is an important mark of the Christian. Ganz sicher, die geschwisterliche Liebe ist ein wichtiges Kennzeichen des Christen. But it is not enough to love God and our fellow believers. Aber es ist nicht genug, Gott zu lieben und unsere Geschwister. We must also love a lost world. Wir müssen auch eine verlorene Welt lieben. And seek to reach unbelievers with the good news of the cross. Und danach streben, dass wir andere Ungläubige mit dem Kreuz erreichen. This church had a vision to reach a lost world. Diese Gemeinde hatte eine Vision, die verlorene Welt zu erreichen. And God set before them an open door. Und Gott setzte vor sie eine geöffnete Tür. It's interesting. It says the church was certainly located in a place of tremendous opportunity. Und es war ganz sicher so, dass diese Gemeinde an einem Ort strategisch platziert war mit riesigen Möglichkeiten. The only major problem with the location. Aber das einzige größere Problem an eben diesem Ort war, is that it was prone to earthquakes. Dass dort leicht Erdbeben geschahen. Just coincidentally, that's where most of the money that we had to invest went into this building so far. Und lustigerweise, also das meiste Geld, was wir jetzt in das Gebäude investiert haben, ist in die Erdbebensicherheit gegangen. He is holy. Er ist heilig. He is true. Er ist wahrhaftig. Watch this. Und schaut einmal. He says he is holy because he's God. Er sagt, er ist heilig, weil er Gott ist. This is our seventh habit. Siebte Gewohnheit. Celebrating God. Wir feiern Gott. And the writer says he is true. Und der Schreiber sagt auch, er ist wahrhaftig. Because he is authentic. Weil er ja authentisch ist. We are worshiping a God who connects with us beneath the surface. Wir beten einen Gott an, der mit uns unter der Oberfläche eine Verbindung eingeht. God knows just what's happening in our lives. Gott weiß ganz genau, was in unserem Leben geschieht. He is an authentic God with authentic relationship to us. Er ist ein authentischer Gott mit einer authentischen Beziehung zu uns. And if you go to verse 8, he wants to open a door for us. Und wenn wir zu Vers 8 hingehen, er möchte eine Tür für uns öffnen. This church is the result of a door. Diese Gemeinde ist das Ergebnis einer Tür, die sich geöffnet hat. And it says, because you had little power, und da sagt er, da du eine geringe Kraft hast and have kept my word, und doch mein Wort bewahrt hast and have not denied my name, und meinen Namen nicht verleugnet hast. Three things. Drei Dinge. We have little strength. Wir haben nur eine geringe Kraft. That means we're not full of ourselves. Das bedeutet, dass wir nicht von uns selbst erfüllt sind. God can't use people who are full of themselves. Gott kann Menschen nicht verwenden, die nur mit sich selbst beschäftigt und erfüllt There has sind. To be a process of being emptied. Es muss ein Prozess sein, wo wir einfach entleert werden. That's why God used 300 with Gideon. Deshalb hat auch Gott nur 300 verwendet, als er da mit Gideon den Sieg errang. They were too strong. Die anderen waren zu stark. He said, "Go home." Geht nach Hause. If you're afraid. Wenn ihr Angst habt, geht nach Hause. Then he tested them. Dann hat er sie geprüft. All of you go home. Und sagte, all die, ihr könnt gehen. And it was just 300 left. Und dann blieben nur 300 übrig. God wanted people who were not looking to themselves. Gott wollte Leute, die nicht auf sich selbst geschaut haben. Number one, Punkt 1. You have little strength. Ihr habt nur eine kleine Kraft. And that's good. Und das that's ist gut. Very good. Number two, es ist so gut. You have kept my word. Ihr habt mein Wort bewahrt. How do we keep his word? Wie bewahren wir sein Wort? At least in three ways. Zumindest in dreierlei Weise. Habit one, Gewohnheit Nummer eins. I keep it in my heart. Ich hüte es in meinem Herzen. Habit two, Gewohnheit Nummer zwei. I keep it on my mouth. Ich halte es auch in meinem Mund. And habit three, ich bewahre es in meinem Mund. I keep it in my life. Und Gewohnheit Nummer drei. Ich bewahre es auch in meinem Leben. God is watching. Gott, er schaut zu. What we have in our heart. Was wir in unserem Herzen haben. Like Ezra said in Psalm 119, verse 11. Wie Ezra sagt in Psalm 119, Vers 11. I have hid thy word in my heart. Ich habe dein Wort in meinem Herzen verborgen. Like it says about Mary in Luke 2, 51. Wie es über die Maria heißt in Lukas 2, Vers 51. She was listening to what they said about Christ, the child. Sie hörte genau zu, was sie da über das Christuskind sagten. And it says she treasured these things in her heart. Und es heißt, dass sie diese Dinge als Schatz in ihr Herzen aufnahmen und hütete. Paul wrote to the Colossians. Der Apostel Paulus, er schrieb an die Kolosser. Let the word of Christ dwell richly in your heart. Lass das Wort Christi reichlich in deinem Herzen wohnen. Number two, let it dwell richly on your tongue. Nummer zwei, lass es auch reichlich auf deiner Zunge leben. In Romans chapter 10, Römer Kapitel 10, verse 8 and 9, Verse 8 und 9. It's got to be on the tongue. Es muss auch auf der Zunge sein. Joshua chapter 1, verse 8. Josua Kapitel 1, Vers 8. Joshua, when you go into the land, Josua, wenn du in das Land einziehst, you keep my word in your mouth. Bewahre das Wort in deinem Mund. And as James would say, wie Jakobus sagen würde, don't be just hearers. Und seid nicht nur Hörer des Wortes, but be doers of the word. Seid auch Täter des Wortes. This church is the result of God opening a door. Diese Gemeinde ist das Ergebnis davon, dass Gott eine Tür geöffnet hat. When I was 22 years old, I was engaged to Mary. Als ich 22 Jahre alt war, war ich mit der Mary verlobt. We sent, thank you, Maria. That sounds all right. That's... Klingt gut. We sent out our wedding invitations. Wir haben unsere Verlobungseinladung ausgesandt. She was 20, I was 22. Sie war 20, ich war 22. And we said, please, bitte, just give us money. Gib uns etwas Geld. Because we want to go overseas. Wir wollen einfach nach Übersee gehen, nach Europa. We had such a desire to go. Wir hatten so ein Verlangen in unserem Herzen, einfach rauszugehen. Because we had been receiving the word. Denn wir haben ja das Wort empfangen. And the word was burning in our hearts. Das Wort hat in unserem Herzen gebrannt. We had both had genuine, authentic conversions. Wir hatten echte und auch ganz authentische Verwandlung erlebt. I mean, I was so saved from the power of darkness. Ich bin so errettet worden aus der Macht der Finsternis. My life went from darkness to light in one day. Mein Leben hat sich verändert von der Finsternis in das Licht hinein innerhalb eines Tages. Now it's 32 years later almost. Nun ist es fast 32 Jahre später. And I've never stopped. Und ich habe nie aufgehört. This memory. Diese Erinnerung. And what it's done to me. Und was es in mir bewirkt hat. We need to reach out. Wir müssen uns ausstrecken nach draußen. I witnessed to every friend I knew. Ich habe Zeugnis gegeben, jedem Freund, den ich kannte, as an 18-year-old, als 18-Jähriger, every friend, every relative, jedem Freund, jedem Verwandten, every wedding I went to, zu jeder Hochzeit, wo ich hinging, was another mission field. Es war für mich ein weiteres Missionsfeld. Lord, Herr, open the doors. Öffne du die Türen hier. Conversations. Gib mir die Gespräche. At 18 years old, I was ready to walk into hell with Jesus. Als ich 18 Jahre war, da war ich bereit, einfach direkt mit Jesus in die Hölle zu gehen. To reach people. Um andere Leute zu erreichen. And many people came to the Lord. Und viele Leute wurden zum Herrn geführt. When I had no more friends and relatives to share with, und als ich keine Freunde oder Verwandten mehr hatte, um ihnen das Evangelium weiterzugeben, I picked up every hitchhiker I could find. Da habe ich jeden Anhalter mitgenommen, den ich nur finden konnte. Even if they were going the other way. Selbst wenn sie in die andere Richtung gegangen it's sind. Like you're driving, it's like, whoa, skirt. And you just go the other way, pick them up. Selbst wenn sie in die andere Richtung wollten. Ich bin einfach eben umgedreht und habe sie mitgenommen. Hey, where are you going? Hey, wo geht's hin? I'm going this way. No, I mean, when you die, where are you going? Wo gehst du hin? Na, diese Richtung. Na, ich meine, wenn du stirbst, wo gehst du hin? Reaching out, reaching. Dass wir uns ausstrecken zu den Verlorenen. You know, it says here, you did not deny my name. Ihr habt meinen Namen nicht verleugnet. Three things, you had little strength. Eine kleine Kraft nur. You kept my word. Ihr habt mein Wort bewahrt. In your heart, in your mouth, in your life. Im Herzen, im Mund und auch im Leben. And you did not deny my name. Und habt meinen Namen nicht verleugnet. How many opportunities do we get? Wie viele Gelegenheiten bekommen wir? Where we deny Christ. Wo wir aber doch Christus verleugnen. We're not even available to tell people that we believe in Jesus. Und wir noch nicht einmal bereit sind, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. How many people will be standing before God? Wie viele Leute werden vor Gott stehen? At the judgment seat. Beim Richterstuhl. And then they will realize you were a believer. Dann erkennen sie, du bist ein Gläubiger gewesen. You worked with me. Du hast mit mir gearbeitet. I never knew you were a believer. Ich habe das nicht gewusst, dass du gläubig bist. This is what it means to deny Christ. Das ist es, Christus zu verleugnen. I'm ashamed. Ich bin beschämt. I'm afraid. I'm ashamed. Ich habe Angst. For anyone to know that I believe in Jesus. Dass irgendwer erkennen könnte, dass ich an Christus glaube. This church was weak. Diese Gemeinde, sie war schwach. Not in faith. Nicht im Glauben. In itself. Aber in sich selbst, in der eigenen Kraft. They had little strength. Sie hatten nur geringe Kraft. But they had something incredible. Aber sie hatten etwas Unglaubliches. They had the word burning in their hearts. Sie hatten das Wort, was in ihren Herzen brannte. It was on their mouth. Es war auf ihren Lippen. It was in their life. Es war in ihren Leben. And they were not ashamed. Und sie hatten sich nicht geschämt, to say that they were believers in Christ. Auch auszusprechen, dass sie gläubig in Christus sind. And God said, I will open a door for you. Und Gott sagt, ich werde eine Tür für euch öffnen. That no one can shut. Und niemand kann sie schließen. And being in the States as these young kids, just totally on fire for God. Und als wir dann noch in den Vereinigten Staaten waren, wir waren noch sehr jung, aber hatten dieses brennende Verlangen, für Gott zu leben. God opened a door. Da öffnete Gott die Tür. For us to visit Europe. Um Europa zu besuchen. Wow, that was like going to Mars. Das war, als wenn wir zum Mars hin. You can't understand what it's like to live in America and then think of Europe. Du kannst dir nicht vorstellen, was es heißt, in Amerika zu leben und dann einfach diesen Schritt zu machen, nach Europa zu gehen. I happened to be here once as a child, so it wasn't so bad. Also ich war hier mal als kleines Kind, dann war es deswegen vielleicht nicht so schwer für mich. I have this song that I used to sing. Es gibt da ein spezielles Lied, was ich da früher sang. It was a song probably that most influenced me to come overseas. Und das war vielleicht das Lied, was mich am meisten beeinflusst hat, eben hier nach Europa zu kommen. And I sang this song at a conference. Und ich habe dieses Lied auf einer Konferenz gesungen. And Mike heard me sing it. Und der Mike hat mich dabei gehört, wie ich es gesungen and he habe. Decided to come overseas. Und so kam er und hat sich entschieden, nach Europa zu kommen. And the song goes like this. Und dieses Lied geht so. Inside my room, in meinem Zimmer, I hear the people crying. Höre ich, wie die Leute schreien und they weinen. They do not know. Sie wissen nichts. They do not understand. Sie verstehen nicht. Beyond these walls, jenseits dieser Mauern, millions are slowly dying. Sterben Millionen langsam dahin. They've never tasted fruit from Canaan's land. Sie haben nie die Frucht aus dem Lande Kanaan schmecken können. Beyond these walls, inside my room, in meinem Zimmer, I hear the people praying. Da höre ich, wie die Leute beten. Those who will know. Die wissen werden. Those who will come to see. Die kommen werden, um zu sehen. The truth in you. Die Wahrheit in dir. The love they will find waiting. Diese Liebe, die sie empfinden, wenn sie auf sie wartet. By laying all their sorrows at your feet. Indem sie all ihr Leiden zu deinen Füßen legen. And then the chorus. Dann kommt der Refrain. I'm just a child. Ich bin nur ein Kind. With plans and dreams and visions. Mit Plänen, mit Träumen, mit Visionen. And here's the words. Und hier kommen die Worte. How can I go? Wie könnte ich jetzt gehen? Yet, Lord, how can I stay? Und doch, Herr, wie kann ich bleiben? So little time. So wenig Zeit. I've lessons to be learning. Da gibt's noch Lektionen, die ich lernen muss. Yet hearts are yearning. Aber die Herzen, sie verlangen nach dir. To be shown the way. Auf dass ihnen von dir der Weg gezeigt wird. Inside my room. In meinem Zimmer. I hear the people crying. Da höre ich. They do not know. Sie wissen nicht. They do not understand. Sie verstehen nicht. And if you can, und wenn ihr das könnt, not find another willing, wenn du nicht einen anderen finden kannst, der bereit ist, if you say go, wenn du sagst, geh, I'll never ask to stay. Ich werde nicht darum bitten, dass du bleibst. If you cannot find another willing, wenn du niemand anders finden kannst, der bereit ist, if you say go, wenn du sagst, ich werde gehen, just let me know which way. Lass mich einfach wissen, welchen Weg du für mich hast. Do we realize, just to close the series up, erkennen wir, um jetzt auch einfach diese Serie abzuschließen, how important it is, wie wichtig es ist, to listen, zu hören, to speak, zu bekennen, to obey the Spirit and to do. Dem Geist Gottes zu gehorchen und es dann auch umzusetzen. Our whole future in Christ, unsere ganze Zukunft in Christus, in our practical walk, in unserem praktischen Wandel, is all dependent on Christ opening and closing doors. Er hängt davon ab, dass Christus Türen öffnet oder schließt. He's very aware of what we do. Er ist sich ganz bewusst dessen, was wir tun. These habits are worth developing. Es ist wirklich wert, dass wir diese Gewohnheiten für uns auch entwickeln. And suddenly a door opens. Und plötzlich öffnet sich die Tür. And you find yourself in Europe. Und dann findest du dich selbst in Europa wieder. And I just came as a song leader. Und ich kam hier als Gesangsleiter. 5 months later, 5 Monate später, another door opened. Öffnete sich eine weitere Tür. Because everybody left. Das ganze Team war weg. Not because we came, hopefully. Nicht, weil wir kamen. And suddenly, und plötzlich, in our home in Baden, bei uns zu Hause in Baden damals, we began to invite people. Fingen wir an, Leute einzuladen. Everything started with 2 Polish people. Alles begann mit 2 polnischen Leuten, who are now in America. Die jetzt in Amerika sind. And God opened a door. Und Gott öffnete eine Tür. 1 Corinthians chapter 16, verse 9. 1. Korinther Kapitel 16 Vers 9. Paul said, a great and effective door was opened to me. Paulus sagt, eine große und sehr wirksame Tür hat sich mir geöffnet. But many are the adversaries. Aber es gibt viele, viele Widersacher. Boy, we went through things. Haben wir Sachen durchmachen müssen. The fear. Angst. Going to sleep at night with your stomach hurting every night. Sich zu Bett zu legen und der Magen schmerzt wondering, jeden Abend. How are we going to pay the bills? Und dann diese Frage immer, diese quälende Frage, wie werden wir die Rechnung zahlen? Wie werden wir die Leute erreichen? Wir haben zu Hunderten von Leuten gesprochen und irgendwie sind sie interessiert. Und da diese, dieser Widerstand innen und von außen. Criticism from other missionaries. Kritik kam von anderen Missionaren. One of the big criticisms was, you can't, Austrians won't come to a church where there's foreigners. Also einer der Kritikpunkte war der, Österreicher werden noch nicht in eine Gemeinde kommen, wo es Ausländer gibt. What are you trying to do? Was versuchst du da? How many Austrians are here today? Wie viele Österreicher sind hier? All right, put your hands down. How many foreigners are here today? Wie viele Ausländer? It's a pretty good mix, right? Also haben wir eine ganz gute Mischung That's hier. What we were told, you can't do that. Uns wurde gesagt, na, das geht gar you nicht. You cannot mix them, it will never work. Das kann man nicht machen, das funktioniert nie. And God opened the door. Und Gott hat die Tür geöffnet. And we walked through. Und so sind wir durchgegangen. Listening. Zugehört. Confessing. Bekannt. And doing. Und wir haben es auch getan. Listening, confessing. Zugehört. And doing. Bekannt und getan. And then getting some help. Haben uns Hilfe gesucht. Learning to discern. Haben gelernt, wie man unterscheidet. And persevering toward hardship. Und haben ausgeharrt und ausgehalten unter Schwierigkeiten. The third year here, we went through a most terrible time. Im dritten Jahr hier sind wir durch eine ganz schreckliche Zeit gegangen. I wept every day for 9 months. It was so difficult. Für 9 Monate. Ich habe jeden Tag einfach nur geweint und geweint und geweint. But God opened the door. Aber Gott hat die Tür geöffnet. And we walked through it. Und wir sind durchgegangen. And here we are 23 years later. Und hier sind wir 20 Jahre später. And more doors open. Und weitere Türen öffnen sich. This building opened up. Das Gebäude, es hat sich geöffnet. A door from the Lord. Eine Tür vom Herrn. This building, ever see those movies like The Kingdom of Heaven, where this whole story about the war in Jerusalem? Also kennt ihr diesen Film, Das Königreich des Himmels? Da geht es um diesen Krieg um Jerusalem. No, and when they have these incredible weapons, these catapults, like. Und da gibt es diese riesigen Katapulte und sie schießen da praktisch die Kugeln rüber. This church. Diese Gemeinde. It's like a catapult. Es ist wie ein Katapult. It takes time to build. Es braucht eine Zeit, das zu bauen. But when we get it down. Aber wenn es dann erstmal steht. It will be such a weapon against the kingdom of darkness. Es wird so eine Waffe sein gegen das Königreich der Finsternis. And the devil knows that. Und der Teufel weiß das. There are adversaries everywhere. Es gibt Widersacher überall, wo man hinschaut. But when God opens a door. Aber wenn Gott eine Tür öffnet. God is with us. Dann ist Gott bei uns. And he promises us, if we overcome in verse 11. Und gibt uns die Verheißung, wenn wir überwinden. I am coming quickly. Hold fast what you have. Ich komme bald. Halte fest, was ihr habt. So that no one will take your crown. Auf dass niemand deine Krone nimmt. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. Den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. When we first came here, als wir zuerst hierher kamen, I spent most of my time on the street. Da habe ich das meiste meiner Zeit auf der Straße verbracht. I talked to thousands of people. Thousands. Und habe dort auf der Straße zu Tausenden von Leuten gesprochen. I used to walk off the street and say, "Thank you, Jesus." Bin auf die Straße gegangen und habe gesagt, "Danke, Jesus." This is my life. Das ist mein Leben. Too bad I have to be a pastor. Muss ich dein Pastor sein? I would just love to just be an evangelist. Ich liebe das, Evangelist zu sein. Just wow, awesome. Wow, wunderbar. We were about 130 people in the church. Wir waren so vielleicht 130 Leute in der Gemeinde. And I made a decision. Dann traf ich die Entscheidung. I'm going to stop going to the streets for a season. Ich werde aufhören, auf die Straße zu gehen für eine gewisse Zeit. Because we need the church needs attention. Weil die Gemeinde selbst die Aufmerksamkeit braucht. The church has almost tripled in size since that decision. Seit dieser Zeit hat sich die Gemeinde fast verdreifacht. We want the church to be everything God wants it to be. Wir wollen, dass die Gemeinde wirklich alles ist, was Gott möchte. But if we don't think beyond our borders once again. Aber wenn wir nicht über unsere eigenen Grenzen hinausschauen. The healthiest thing you can do for yourself is to think of somebody else. Das Gesündeste, was du für dich selbst tun kannst, ist, dass dann jemand anders denkt. I'll just close with this. Und ich möchte mit dem abschließen. We had a woman in our church dying of cancer. Es gab eine Frau, die war in unserer Gemeinde. Sie starb an Krebs. We would visit her. Sie lag im Sterben. We had led her to the Lord on the street. Wir haben sie zum Herrn geführt und das geschah auch auf der Straße. She was in our church. Sie war bei uns in der Gemeinde. She was dying of breast cancer. Sie lag im Sterben. Sie hatte Brustkrebs. Mary and I would visit her. She would fall apart. Mary und ich, wir haben sie immer wieder besucht, aber sie ist wirklich völlig zerfallen. Johnny Erickson was in Vienna. Emotional. Und Johnny Erickson war in Wien. This lady in the wheelchair. Diese Dame im Rollstuhl. Who broke her neck. Die sich als Kind ihr Rückgrat gebrochen hatte. She was speaking in Vienna. Und sie war eine Sprecherin hier and in we Wien. Went there to listen to her. Und so sind wir hingefahren, um ihr zuzuhören. And after it was over, I said to the people with us. Und nachdem es vorbei war, habe ich zu den Leuten gesagt, bei uns. Let everybody go and we'll spend time with Johnny. Lass sie mal alle gehen. Wir werden die Zeit dann mit der Johnny selbst they haben. Said, what do you mean? Was meinst du? I said, if she went in the store, she's got to come back out the store. Klar, Moment. Wenn sie da rein ist, wird sie doch auch wieder rauskommen. And we'll just wait right here until she comes out. Wir werden hier warten, bis sie rauskommt. 20 minutes, half hour later, she comes out. 20 Minuten, eine halbe Stunde, da kommt sie. And we introduced ourselves. Wir haben uns vorgestellt. And then I introduced this lady. Und dann habe ich auch diese Dame ihr vorgestellt. And I said, do you have a word for this lady? She's dying of cancer. Und ich frage sie, hast du ein Wort für diese Dame? Sie ist im Sterben, sie hat Krebs. Do you know what she said? Wisst ihr, was sie sagte? She said, I'll tell you three things. Sagte, drei Dinge werde ich dir sagen. Remember. One of them was this. Eines davon war dieses. Spend 10 minutes alone with God every day. Verbringe 10 Minuten mit Gott jeden Tag. Number two. Punkt 2. I want you to go to the hospitals. Ich möchte, dass ihr in die Spitäler geht. And I want you to visit people with cancer who are much worse off than you. Und ich möchte, dass ihr Leute mit Krebs besucht und dass du Leute mit Krebs besuchst, denen es noch viel schlechter geht als dir. And I want you to minister to them. Und ich möchte, dass du diesen Leuten dienst. Minister to them. Ich möchte, dass du wirklich diesen Leuten dienst. What was the solution? Was war die Lösung? Reach beyond your border. Strecke dich aus, über deine Grenzen hinaus. Get out. Geh raus. Pour out. Gieß es aus. If we are inclusive or just to ourselves, we will die. Wenn wir uns nur auf uns selbst beziehen, wir werden daran sterben. We have to reach out. It's the healthiest thing we can do for ourselves. Wir müssen uns ausstrecken zu den anderen. Das ist das Gesündeste, das wir tun können. And she did. Und das tat sie. And you know what we went to when she died. Und wisst ihr was? Als sie im Sterben lag. You know what the doctor said? Wisst ihr, was die Ärzte sagten? They said, we have never seen a woman go into a coma and die as quickly as this woman. Sie sagten, wir haben noch nie gesehen, dass eine Frau dann praktisch diesen Krebs hat, in Koma gerät und dann so schnell gestorben ist wie diese I said, Frau. What does that mean? Ich frage nur, Moment, was heißt das denn? They said the woman was at peace. Sie sagten, naja, die Frau hatte einfach Frieden. Because everybody else fights because of fear. Die anderen, die kämpfen und die kämpfen und die kämpfen, weil sie einfach diese Angst haben, diese Todesangst. And this woman just let go. Bei dieser Frau war gar keine Agonie. Sie ließ einfach los. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. Our time is short. Unsere Zeit ist kurz auf Erden. We'll be standing before you. Und bald werden wir vor dir stehen. Sooner than we may think. Vielleicht früher als wir denken. Oh Lord, we'd like to think of ourselves as the Church of Philadelphia. Ja, wir würden so gerne uns als Gemeinde von Philadelphia sehen. But we don't approve ourselves. Aber es sind ja nicht wir selbst, die uns eine Bestätigung geben können. You approve us, Lord. Du gibst uns diese Bestätigung. As your word says. Das dein Wort sagt. Lord, help us to become the Church of Philadelphia. Herr, hilf uns, dass wir die Gemeinde von Philadelphia werden. More and more. Mehr und immer mehr. Less of us. Dass es weniger von uns selbst ist. And more of you. Und dass es mehr du bist. Thank you for this building, Lord, and opening a door for us. Danke für dieses Gebäude und dass du diese Tür für uns geöffnet hast. Help us to walk through this. Hilf, dass wir ganz durchgehen. In the midst of adversity. Inmitten auch von Widerstand. That we can fulfill your call. Dass wir deine Berufung erfüllen können. And we can reach as many people as possible. Dass wir so viele Menschen erreichen können, wie nur irgendwie möglich. Before you call us home. Bevor du uns dann nach Hause rufst. We pray, Lord. Darum bitten wir. Maybe there's somebody here this morning you've never received Christ. Vielleicht ist heute früh jemand hier und du hast noch nie Christus empfangen. You've never said, Jesus, forgive me. Du hast noch nie gesagt, Jesus, vergib mir. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. You've never connected with the Lord. Du bist noch nie diese Verbindung mit dem Herrn eingegangen. Just say a little prayer. Sprich es einfach aus in einem Gebet. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Forgive me, Lord. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. And Lord, this morning for the church as we close the series. Und heute, Herr, für die Gemeinde, wenn wir jetzt diese Serie abschließen. Lord, forgive us. Vergib uns. If we've been exclusive. Wenn wir irgendwie exklusiv gewesen sind, andere ausgeschlossen haben. If we've only thought about our little world. Wenn wir nur an unsere kleine Welt gedacht haben. Burn in our hearts, Lord. Brenne in unserem Herzen, Vater. To reach beyond. Dass wir uns jenseits ausstrecken. Our borders. Jenseits unserer eigenen Grenzen. And embrace a lost and dying world. Und eine verlorene und sterbende Welt umarmen. For your sake we pray. Um deinetwillen bitten wir das. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.